wenn es dunkel wird und der Mond erscheint, wenn die Nacht einbricht, Leben und Tod vereint. Man denkt automatisch an den Tod und fühlt Dinge, die nicht jeder spürt. Was die Zeit dir sagt, das passiert irgendwann. Keiner weiß wann, du brauchst eine zärtliche Hand, die dich führt, damit du das Leben nicht verfehlst. Viele Freunde haben dir ihre Erlebnisse erzählt. Du kannst das nicht glauben, doch es ist real. Die Zeit schreift dahin und mit einem Mal ist dein Leben vorbei. Du bist an einem Ort, den du irgendwie magst. Du sagst kein einziges Wort, du bereust es. Du fühlst dich angezogen, du fühlst dich nur von deinem ganzen Leben betrogen. Doch du akzeptierst es, so wie es ist. Du weißt ja immerhin, dass du nicht alleine bist. Irre gewordene rennen durch die Stadt mit zwei Masken vorm Gesicht. Auf den Straßen ist es glatt. Sie sind einfach nur schockiert, die Atmosphäre, die hier herrscht. Sie würden massakrieren, doch die Gewehre sind zu schwer. Zwei irre gewordene rennen durch die Stadt mit zwei Masken vorm Gesicht. Auf den Straßen ist es glatt. Sie sind einfach nur schockiert, die Atmosphäre, die hier herrscht. Sie würden massakrieren, doch die Gewehre sind zu schwer. Du schläfst ein jeden Abend und wachst auf jeden Morgen. Ein wunderschöner Tag voller Kummer und Sorgen. Deine Augen sind verklebt und die Latte steht. Dir fehlt dieses Gefühl von Humanität. Dein Wecker guckt dich an und fragt, wie es dir geht. Doch du spuckst ihn an und fragst ihn, wie spät. Kurz darauf bist du weggeträumt, den Alltag mal weggeräumt. Die Gefühle gehen hoch, die Gefühle gehen tief. Du fragst dich, wieso geht zurzeit alles schief. Dein Gesichtsausdruck ist eindeutig, zweideutig. Wie ein Pokerfest, das zweieugig eindeutig denkt. Diese Stimmen, die dir sagen, fick dich, fick dich. Diese Stimmen, wollte ich sagen, die gibt es nicht. Hör auf dein Herz und auf deine Stimme und sag dir, ich werde den Gipfel erklimmen. Und nur wenn du willst, kannst du gewinnen. Zwei irre gewordene rennen durch die Stadt mit zwei Masken vorm Gesicht. Auf den Straßen ist es glatt. Sie sind einfach nur schockiert, die Atmosphäre, die hier herrscht. Sie würden massakrieren, doch die Gewehre sind zu schwer. Zwei irre gewordene rennen durch die Stadt mit zwei Masken vorm Gesicht. Auf den Straßen ist es glatt. Sie sind einfach nur schockiert, die Atmosphäre, die hier herrscht. Sie würden massakrieren, doch die Gewehre sind zu schwer.